Wieso bist du nicht im Krankenhaus? Dann gibt es nur die Drogen und mich. Und die Drogen nehmen mich an der Hand und führen mich fort vom Schmerz. We'll be right back. Drogen. Das ist eine Behinderung.